tun sollen. Als die steilen Wände der Spalte sich um ihn schlossen, bevor er den höchsten Punkt erreicht hatte und den Weg vor sich sah, der ins namenlose Land hinabführte, drehte er sich noch einmal um. Regungslos stand er einen Moment da und blickte zurück, von unerträglichen Zweifeln geplagt. Wie einen kleinen schwarzen Fleck konnte er in der zunehmenden Dunkelheit noch die Mündung des Tunnels erkennen, und er glaubte auch sehen oder erraten zu können, wo Frodo lag. Er bildete sich ein, dort unten am Boden einen Lichtschimmer zu sehen, aber vielleicht spielten ihm da seine Tränen einen Streich, als er zu dem steinigen Platz hinüberspähte, wo sein ganzes Leben zu Bruch gegangen war. »Wenn mir doch mein Wunsch erfüllt werden könnte! Mein einziger Wunsch«, seufzte er, »zurückzukommen und ihn vorzufinden.« Dann endlich wandte er sich wieder dem Weg zu, der vor ihm lag. Nie war ihm etwas so schwer gefallen und hatte ihm so sehr widerstrebt, wie die ersten Schritte, die er nun tat. Schritte, und jetzt nur noch wenige mehr, und dann ging es bergab, und er sähe diese Passhöhe nie wieder. Dann plötzlich hörte er Rufe und Schreie. Wie versteinert blieb er stehen. Orkstimmen, hinter ihm und vor ihm. Geräusche von Stiefeltritten und raues Gebrüll. Orks kamen von der anderen Seite zur Spalte herauf, vielleicht von einem der Eingänge in den Turm. Stiefeltritte und Gebrüll auch hinter ihm. Er fuhr herum. Kleine rote Lichter blinkten dort unten, wo sie aus dem Tunnel hervorkamen. Die Jagd hatte also begonnen. Das rote Auge des Turms war nicht blind gewesen. Er steckte in der Falle. Vor ihm war das Flackern der Fackeln und das Klirren von Stahl schon sehr nahe. Binnen einer Minute würden sie auf dem Gipfel sein und auf ihn losgehen. Er hatte zu lange gebraucht, um sich zu entschließen, und sein Entschluss taugte jetzt gar nichts. Wie sollte er ihnen entkommen, sich oder den Ring in Sicherheit bringen? Der Ring. Er war sich keiner Überlegung oder Entscheidung bewusst. Er merkte nur, dass er die Kette hervorzog und den Ring in die Hand nahm. Die Spitze des Orktrupps tauchte in der Spalte unmittelbar vor ihm auf. Da streifte er den Ring auf den Finger. Die Welt wurde anders. Und jede Sekunde enthielt stundenlange Gedanken. Sogleich bemerkte er, dass sein Gehör geschärft, das Augenlicht aber getrübt war. Doch anders als in Kankras Höhle, alle Dinge um ihn waren nun nicht dunkel, sondern verschwommen, während er selbst wie ein kleiner schwarzer Felsblock allein in dieser grauen, nebelhaften Welt stand und der Ring wie eine Kugel von heißem Gold schwer an seiner linken Hand hing. Er kam sich ganz und gar nicht unsichtbar vor, sondern im Gegenteil entsetzlich auffällig und preisgegeben, und er wusste, dass irgendwo ein Auge war, das nach ihm suchte. Von weit unten im Morgultal hörte er das Knacken von Gestein und Gemurmel von Bächen. Von hinten unter dem Felsen, wo sie in einem finsteren Gang herumirrte, Kankras brodelndes Gejammer. Er hörte Stimmen aus den Verliesen des Turms und die Rufe der Orks, die aus dem Tunnel kamen. Und das Getrampel und Getöse der Orks dicht vor ihm dröhnte ihm betäubend in den Ohren. Er drückte sich an die Felswand. Sie marschierten heran wie ein Gespenstertrupp. Graue, undeutliche Gestalten im Nebel, Angsttraumerscheinungen mit fahlen Flammen in den Händen. Und sie gingen an ihm vorüber. Er duckte sich tief, suchte nach irgendeinem Winkel als Versteck. Er horchte auf. Die Orks aus dem Tunnel und die anderen, die zu ihnen hinabmarschierten, hatten sich gesichtet. Und beide Trupps eilten einander nun brüllend entgegen. Er konnte beide deutlich hören und verstand, was sie sagten. Vielleicht verlieh der Ring Sprachkenntnisse oder ließ ihn wortlos verstehen, besonders was die Diener Saurons, seines Schöpfers, sagten. Jedenfalls konnte Sam, wenn er Acht gab, den Sinn erfassen oder für sich übersetzen. Ja, der Ring hatte erheblich an Kraft gewonnen, seit er den Orten, wo er einst geschmiedet worden war, nahe kam. Doch eines konnte er seinem Träger nicht verleihen, nämlich Mut. Für den Augenblick dachte Sam noch an gar nichts anderes, als daran, sich versteckt zu halten, bis alles wieder ruhig wäre. Und er lauschte voller Angst. Er wusste nicht, aus welcher Entfernung er die Stimmen hörte, aber die Worte klangen fast so, als würden sie ihm ins Ohr gebrüllt. »Hola, Gorbak. Was willst du hier oben? Nase bereits voll vom Krieg, was? Befehl, du Trottel. Und was treibst du, Chagrat? Hast du's nicht bald satt, hier oben zu gammeln? Wie wär's, wenn du mal runterkommst ins Gefecht?« »Selber Befehl. Ich hab das Kommando auf dem Pass. Weißt wohl nicht, mit wem du redest. Was gibt's zu melden?« »Nichts.« »Hoi, hoi, hoi!« Lautes Geschrei unterbrach den Wortwechsel der beiden Truppenführer. Die Orks weiter unten hatten etwas entdeckt. Sie begannen zu rennen, die anderen auch. »Hey, holla, hier ist was! Liegt mitten auf dem Weg! Ein Spion, ein Spion!« Hörner tuteten knurrend, Stimmen belferten durcheinander. Wurde Sam aus seiner ängstlichen Verkrochenheit gescheucht. Sie hatten Frodo gesehen. Was würden sie tun? Über die Orks hatte er Geschichten gehört, bei denen es ihm kalt über den Rücken lief. Es durfte nicht sein. Er sprang auf. Das Ziel seiner Fahrt und all seine Entschlüsse warf er beiseite und mit ihnen zugleich die Furcht und die Zweifel. Er wusste nun, wo sein Platz war, jetzt wie zuvor, an der Seite seines Chefs, obwohl ihm nicht klar war, was er dort tun könnte. Er rannte die Treppe hinunter, den Pfad entlang, zurück zu Frodo. »Wie viele es wohl sind«, dachte er. »Mindestens 30 bis 40 vom Turm und etliche mehr von unten, schätze ich. Wie viele werde ich totschlagen können, ehe sie mich kriegen? Sie werden das Schwert glühen sehen, sobald ich es ziehe, und früher oder später erwischen sie mich. Obwohl jemals in einem Lied davon die Rede sein wird? Wie Samwise auf dem hohen Pass fiel, nachdem er einen Wall von Leichen um seinen Chef aufgetürmt hatte. Nein, niemand wird es besingen, natürlich nicht. Denn die werden den Ring finden und aus ist's mit den Liedern. Ich kann's nicht ändern, mein Platz ist bei Herrn Frodo. Das müssen sie einsehen, Elrond und der Rat und die hohen Damen und Herren mit all ihrer Weisheit. Ihre Pläne sind fehlgeschlagen. Ich kann nicht für sie den Ring tragen, nicht ohne Herrn Frodo. Aber die Orks waren nun außer Sichtweite seiner getrübten Augen. Er hatte keine Zeit gehabt, sich leid zu tun. Aber jetzt merkte er, wie müde er war, fast bis zur Erschöpfung. Die Beine wollten ihn kaum mehr tragen. Er war zu langsam. Der Pfad kam ihm meilenlang vor. Wo steckten sie nur alle in diesem Nebel? Da waren sie wieder. Ein ganzes Stück voraus noch. Ein Haufen Gestalten um etwas, das am Boden lag. Einige flitzten hin und her, tief gebückt wie Hunde mit der Nase auf einer Fährte. Er versuchte, schneller zu laufen. »Mach schon, Sam«, sagte er sich, »oder du kommst wieder zu spät.« Er lockerte sein Schwert in der Scheide. Bald musste er es ziehen, und dann... Es gab ein wüstes Getöse, Gejohl und Gelächter, als sie etwas vom Boden aufhoben. »Jaoi, juhu, rauf, rauf!« Dann rief jemand, »Los jetzt, den kurzen Weg, zurück durchs untere Tor. Nach allem, was man sieht, macht sie uns heute Nacht keinen Kummer.« Die ganze Orkschar setzte sich in Bewegung. Vier, die in der Mitte liefen, trugen einen Körper hoch auf den Schultern. »Jaoi!« Sie hatten Frodos Leiche mitgenommen. Sie waren fort. Er konnte sie nicht einholen. Trotzdem, er schleppte sich hinterdrein. Die Orks erreichten den Tunnel und gingen hinein, zuerst die mit der Last. Hinter ihnen gab es allerhand Gerangel und Geschiebe. Sam kam dicht auf. Er zog das Schwert, ein blaues Flackern in seiner zitternden Hand, aber sie sahen es nicht. Eben als er keuchend herankam, verschwand der Letzte in dem schwarzen Loch. Einen Augenblick blieb er stehen, schnappte nach Luft, die Hände auf der Brust. Dann fuhr er sich mit dem Ärmel übers Gesicht, wischte Schmutz, Schweiß und Tränen ab. »Verdammter Mist«, sagte er und lief ihnen nach in die Dunkelheit. Sehr dunkel kam es ihm im Tunnel nicht mehr vor. Eher so, als wäre er aus einem dünneren in einen dichteren Nebel getreten. Seine Müdigkeit nahm zu, aber sein Wille wurde nur umso fester. Ein kurzes Stück voraus glaubte er, den Fackelschein zu sehen, aber so sehr er sich auch anstrengte, er konnte den Trupp nicht einholen. Orks laufen schnell in Tunnels, und diesen Tunnel kannten sie genau. denn weil er der kürzeste Weg von der toten Stadt über die Berge war, mussten sie ihn Kankra zum Trotz oft benutzen. In welchem fernen Jahrtausend der Haupttunnel und die große runde Grube ausgehoben worden waren, wo Kankra vor ewigen Zeiten ihr Lager aufgeschlagen hatte, wussten sie nicht. Aber beiderseits davon hatten sie viele Nebenstollen gegraben, um auf ihren Dienstgängen nicht in die Nähe der Höhle zu kommen. Heute wollten sie nicht ins Tal hinabsteigen, sondern strebten in aller Eile einem Seitengang zu, der zum Wachturm auf dem Felsen zurückführte. Die meisten von ihnen waren ausgelassen, voll Freude über das, was sie gesehen und gefunden hatten, und während sie dahin eilten, quasselten und krakeelten sie, wie es ihre Art war. Rau und stumpf drangen ihre kehligen Stimmen durch die stickige Luft, und Sam konnte zwei Stimmen unter allen anderen heraushören. Sie waren lauter und kamen von nicht so weit vorn. Die Hauptleute der beiden Trupps schienen die Nachhut zu bilden und im Gehen miteinander zu streiten. »Kannst du deine Bande nicht mal zur Ruhe bringen, Chagrat?« knurrte der eine. »Bei dem Radau kriegen wir bald Kankra auf den Hals.« »Sei du bloß still, Gorbak. Deine machen mehr Krach als meine«, sagte der andere. »Aber lass doch den Jungs ihren Spaß. Wegen Kankra brauchen wir uns vorläufig keine Sorgen zu machen, denke ich mal. Die hat sich auf den Nagel gesetzt, wie scheint. Und uns soll es nicht leid tun. Hast du nicht gesehen, was für ein grässliches Geschmier auf dem ganzen Weg bis zu diesem verfluchten Schlupfloch? Wenn ihr das einmal verleidet ist, sind wir für eine Weile vor ihr sicher. Also haben die Jungs Grund zu lachen. Und ein bisschen Glück haben wir endlich auch mal. Was gefunden, auf das Lugburs scharf ist. Lugburs ist scharf drauf? Ach was? Was ist es denn, was meinst du? Elbisch kam es mir vor. Aber ein paar Nummern zu klein. Was soll an dem Würmchen so gefährlich sein? Kann ich erst sagen, wenn wir es uns angesehen haben. Haha, also haben sie dir nicht gesagt, womit du zu rechnen hast. Die sagen uns nicht alles, was sie wissen, ne? Nicht die Hälfte. Aber die können sich auch irren. Sogar die höchsten Bonzen. Psst, Gorbak. Chagrat senkte die Stimme, so dass Sam auch mit seinem sonderbar geschärften Gehör kaum noch verstand, was er sagte. »Mag sein, aber sie haben Augen und Ohren überall, auch unter meinem Haufen höchstwahrscheinlich. Jedenfalls, so viel ist sicher, irgendwas macht ihnen Sorgen. Die Nazgul unten nach deinem Bericht sind nervös. Und Lugburs ist es auch. Etwas ist ihnen beinahe entwischt.« »Beinahe, sagst du?« sagte Gorbak. »Na ja«, sagte Chagrat, »aber wir reden später drüber. Warte, bis wir zum unteren Gang kommen. Da ist eine Stelle, wo wir ein bisschen reden können, während die Jungs weitergehen.« Und verschwinden. Dann gab es ein polterndes Geräusch, und als er sich beeilte, nachzukommen, einen lauten Bums. Soweit er es erraten konnte, waren die Orks eben in den Gang abgebogen, den er und Frodo versperrt gefunden hatten. Er war auch jetzt versperrt. Ein großer Stein schien im Weg zu liegen, aber die Orks waren irgendwie durchgekommen, denn er hörte ihre Stimmen auf der anderen Seite. Sie liefen immer noch, tiefer und tiefer in den Berg hinein, zurück zum Turm. Sam war ratlos. Sie schleppten Frodos Leiche weg, zu wer weiß welchem üblen Zweck, und er konnte ihnen nicht folgen. Er schob und drückte gegen den Steinblock und warf sich dagegen, aber ohne Ergebnis. Dann hörte er wieder die beiden Hauptleute reden, nicht weit drinnen, wie es ihm schien. Er blieb stehen und horchte eine Weile, um vielleicht etwas Wissenswertes zu erfahren. Vielleicht würde Gorbak, der anscheinend nach Minas Morgul gehörte, wieder herauskommen, und dann könnte er hineinschlüpfen. »Nein, weiß ich nicht«, sagte Gorbaks Stimme. »Die Nachrichten kommen in der Regel schneller durch, als irgendwas fliegen kann. Ich will gar nicht wissen, wie sie das machen. Besser, man fragt nicht.« Ach, diese Nazgul, vor denen kann man's mit der Angst kriegen. Das ist, als ob sie dir bei lebendigem Leib die Haut abziehen, wenn sie dich nur ansehen, und dann schicken sie dich in die Wüste. Aber er hält nun mal große Stücke auf sie, sie sind seine Günstlinge. Darum hat's keinen Sinn zu maulen. Ich kann dir sagen, das ist kein Spaß, der Dienst unten in der Stadt. »Komm erst mal hier rauf, in Kankras nette Gesellschaft«, sagte Chagrat. »Am liebsten ging ich irgendwo hin, wo keiner von denen ist. Aber jetzt haben wir Krieg. Und wenn der erst vorbei ist, wird das Leben vielleicht wieder einfacher. Soll ja gut gehen, sagen Sie. Sagen die immer, knurrte Gorbak. Sehen wir mal. Aber jedenfalls, wenn alles gut geht, dann müsste es mehr Platz geben. Was hältst du davon? Wenn wir eine Chance haben, du und ich, dann hauen wir ab mit ein paar zuverlässigen Jungs und machen uns selbstständig. Irgendwo, wo es fett und leicht was zu holen gibt und wo die Bonzen nicht hinkommen. Ah, sagte Shagrat, wie in alten Zeiten. Ja, sagte Gorbak, aber verlass dich nicht drauf. Mir ist das alles nicht ganz geheuer. Wie schon gesagt, die Bonzen. Na ja. Er senkte die Stimme fast bis zu einem Flüstern. Ja, sogar die Oberbonzen können sich auch irren. Irgendwas ist ihnen beinahe entwischt, sagst du. Ich sag dir, irgendwas ist ihnen entwischt. Und wir müssen die Augen offen halten. Immer müssen wir armen Uruks denen ihre Fehler ausbügeln. Und was ist der Dank? Aber vergiss nicht, die Feinde mögen uns so wenig wie ihn. Und wenn sie ihn klein kriegen, dann sind wir auch erledigt. Aber nun hör mal, wann hast du den Befehl zum Ausrücken gekriegt? Vor etwa einer Stunde, kurz bevor du uns gesehen hast. Da kam eine Nachricht. Nazgul besorgt, Späher auf Treppe befürchtet, Wachen verdoppeln, Streife zum Kopf der Treppe. Ich bin gleich gekommen. Dumme Sache, sagte Gorbak. Pass auf, unsere stummen Wächter waren schon vor über 2 Tagen unruhig, soviel ich weiß. Aber mein Trupp hat den ganzen nächsten Tag noch keinen Befehl zum Ausrücken bekommen. Und Meldung nach Lugburs wurde auch nicht gemacht, weil das große Signal hochging und der hohe Nazgul ins Feld zog und all sowas. Und dann konnten sie Lugburs noch eine ganze Weile nicht dazu bekommen, sich um die Sache zu kümmern, habe ich gehört. Das Auge war anderswo beschäftigt, kann ich mir denken, sagte Shagrat. Im Westen soll es heiß hergehen, heißt es. Will ich glauben, brummte Gorbak. Aber inzwischen sind Feinde hier die Treppe raufgekommen. Und was hast du gemacht? Ich denke, du sollst hier Wache halten, nicht? Ob mit Sonderbefehl oder ohne. Wozu bist du denn da? Das reicht mir. Erklär du mir nicht, was ich zu tun habe. Wir haben nicht geschlafen. Wir haben gemerkt, dass komische Sachen passiert sind. Sehr komische. Ja, sehr komische. Lichter und Geschrei und all sowas. Aber Kankla war ja auf den Beinen. Meine Jungs hatten sie und ihren Schnüffler gesehen. Ihren Schnüffler? Was ist das? Musst du auch schon gesehen haben, so ein dünner, schwarzer Wicht. Sieht selbst aus wie eine Spinne. Oder vielleicht eher wie ein verhungerter Frosch, der ist schon öfter hier gewesen. Das erste Mal ist er aus Lugburs gekommen, vor Jahren, und wir hatten Anweisung, von ganz oben ihn durchzulassen. Seither ist er noch 1 oder 2 Mal die Treppen raufgekommen, und wir haben ihn in Frieden gelassen. Scheint irgendwie im Einvernehmen mit der alten Dame zu stehen. Wahrscheinlich ist er ungenießbar. Um Anweisung von ganz oben würde sie sich ja nicht kümmern. Aber eine schöne Wache seid ihr mir da unten im Tal. Einen Tag vor diesem ganzen Trubel war er hier oben. Gestern Abend haben wir ihn gesehen. Jedenfalls meine Jungs haben gemeldet, dass die alte Dame ihren Spaß hatte. Und damit war für mich alles in Ordnung, bis die Nachricht kam. Ich dachte, ihr Schnüffler hätte ihr ein Spielzeug gebracht. Oder ihr hättet sie vielleicht mit einem Geschenk beglückt. Einem Kriegsgefangenen oder irgendwas. In ihre Vergnügung mische ich mich nicht ein. An Kankra kommt nichts vorüber, wenn sie auf Jagd ist. Nichts, nennst du das? Hast du denn vorhin die Augen nicht aufgemacht? Ich kann dir sagen, mir ist die Sache nicht geheuer. Was da die Treppen raufgekommen ist, ist doch an ihr vorbeigekommen. Das hat ihr Netz zerschnitten und ist durch das Loch glatt hinausgestiegen. Das gibt einem doch zu denken. Ach, na ja. Aber am Ende hat sie ihn trotzdem gekriegt, nicht? Ihn gekriegt? Wen gekriegt? Dieses Würmchen? Aber wenn das der einzige gewesen wäre, dann hätte sie ihn längst in ihre Speisekammer gebracht. Und da wäre er jetzt noch. Und wenn Lugburs den haben wollte, dann müsstest du ihn gehen und ihn dir holen. Schöne Aufgabe für dich. Aber da war mehr als einer. Aufmerksamer zu und drückte das Ohr an den Stein. »Was denkst du denn, wer die Stricke zerschnitten hat, mit denen sie ihn verschnürt hatte, Shagrat?« Derselbe, der das Netz zerschnitten hat. Hast du das nicht gesehen? Und wer hat die alte Dame angestochen? Derselbe, denke ich mal. Und wo ist er? Na, wo ist er wohl, Chagrat? Chagrat gab keine Antwort. Ja, denk mal ein bisschen nach, wenn's dich nicht zu sehr anstrengt. Das ist nicht zum Lachen. Niemand, nicht einer hat Kankra jemals angestochen, wie du wissen solltest. Das wäre weiter nicht schlimm, aber stell dir mal vor, da läuft einer hier frei herum, der gefährlicher sein muss als alle verfluchten Rebellen, von denen man seit den schlimmen alten Zeiten, seit der großen Belagerung, je gehört hat. Etwas ist ihnen wirklich entwischt. Und was sollte das sein? Brummte Chagrat. Nach allen Anzeichen würde ich sagen, Hauptmann Chagrat, ein enormer Krieger geht um. Ein Elb höchstwahrscheinlich. Jedenfalls mit einem Elbenschwert. Und vielleicht auch noch mit der Axt. Und der steckt hier in deinem Revier, und du hast keine Ahnung wo. Wirklich sehr komisch. Gorbak spuckte aus. Sam lächelte grimmig über diese Beschreibung von jemand, den er besser kannte. »Ach was, du warst schon immer ein Schwarzseher«, sagte Chagrat. »Du kannst aus den Anzeichen entnehmen, was du willst, aber das lässt sich alles wohl auch anders erklären. Jedenfalls, ich habe überall Wachtposten aufgestellt. Und ich mache jetzt eins nach dem anderen. Erst sehe ich mir mal den Burschen an, der uns nicht entwischt ist, und dann erst fange ich an, mich um anderes zu kümmern.« »Ich vermute, an dem Bürschchen wirst du nicht viel finden«, sagte Gorbak. »Vielleicht hat er mit der wirklich üblen Sache gar nichts zu tun. Der große Kerl mit dem scharfen Schwert scheint jedenfalls nicht viel von ihm gehalten zu haben, sonst hätte er ihn nicht einfach da liegen gelassen. Alter Elbentrick!« »Wir werden sehen. Komm jetzt weiter, wir haben genug geredet. Gehen wir mal und schauen wir uns den Gefangenen an.« »Was willst du mit ihm machen?« »Vergiss nicht, zuerst hab ich ihn entdeckt. Wenn's ein Spiel gibt, müssen ich und meine Jungs dabei sein.« »Na, na, na«, knurrte Chagrat, »ich hab meine Befehle. Und dagegen zu verstoßen, das kann ich nicht auf meine Kappe nehmen, und du auch nicht. Jeder Unbefugte, den die Wache erwischt, ist im Turm festzuhalten. Gefangener ist auszuziehen, eingehende Beschreibung aller vorgefundenen Gegenstände, Kleider, Waffen, Briefe, Ringe oder Schmucksachen, ist sofort nach Lugburs zu schicken, und zwar ausschließlich dorthin. Und der Gefangene ist sicher und unversehrt zu verwahren, bis er nach ihm schickt oder selbst kommt. Bei Zuwiderhandlung Todesstrafe. Für sämtliche Wachangehörige. Deutlicher geht's nicht. Und daran werde ich mich halten.« »Auszuziehen? Wie?« sagte Gorbak. »Was denn? Zähne, Nägel, Haare und alles?« »Nein, nicht in der Art. Er ist für Lugburs, sag ich dir doch. Sie wollen ihn heil und am Stück.« »Da wirst du sie schwer zufriedenstellen können«, lachte Gorbak. »Er ist doch nur noch ein Stück Aas. Was Lugburs damit machen will, kann ich mir nicht vorstellen. Er könnte ebenso gut auf den Müll wandern.« »Du Idiot«, fauchte Chagrat. »Du kannst zwar klug reden, musst aber noch einiges dazulernen, was jedes Kind weiß. Du wanderst noch selbst auf den Müll oder zu Kankra, wenn du dich nicht vorsiehst. Von wegen Aas! Kennst du die alte Dame nicht besser? Wenn sie etwas so einschnürt, dann geht es ihr ums Fleisch. Sie frisst kein Aas und säuft kein kaltes Blut. Dieser Kerl ist nicht tot.« Er musste sich am Stein festhalten. Ihm war, als würde diese ganze dunkle Welt sich auf den Kopf stellen. Vor Schreck hätte er fast die Besinnung verloren. Aber während er noch gegen die Ohnmacht ankämpfte, hörte er tief aus seinem Innern den Vorwurf: »Du Narr, er ist nicht tot. Und im Herzen hast du es gewusst. Verlass dich nicht auf deinen Kopf, Samwise, er ist nicht dein bestes Stück. Das Dumme ist, dass du nie wirklich Hoffnung hattest. Was machen wir jetzt?« Im Augenblick nichts als sich gegen den unbewegten Stein lehnen und horchen, die misstönenden Orkstimmen belauschen. Klar, sagte Chagrat. Sie hat nicht nur ein Gift. Wenn sie auf Jagd ist, dann gibt sie einem nur einen kleinen Spritzer in den Nacken. Und man wird schlaff wie ein entgräteter Fisch. Und dann macht sie sich in aller Ruhe über dich her. Weißt du noch, wie es dem alten Uftag ergangen ist? Wir hatten ihn seit Tagen vermisst, dann fanden wir ihn in einem Winkel. Aufgehängt war er aber hellwach und geglotzt hat er. Was haben wir gelacht? Vielleicht hatte sie ihn vergessen, aber wir haben ihn nicht angerührt. Bringt nichts, sich mit ihr anzulegen. Nee, dieser kleine Dreckskerl, der wacht in ein paar Stunden auf. Und abgesehen von ein bisschen Übelkeit geht's ihm dann wieder gut. Oder es würde ihm gut gehen, wenn Lugburs ihn in Frieden ließe. Und natürlich abgesehen davon, dass er nicht weiß, wo er ist und was ihm passiert ist. Und was ihm noch passieren wird, sagte Gorbak lachend. Wenigstens könnten wir ihm da ein paar Geschichten erzählen, wenn wir schon sonst nichts machen können. Ich glaube nicht, dass er schon mal im schönen Lugburs gewesen ist. Darum wird er vielleicht gern hören wollen, was ihn dort erwartet. Das kann doch noch spaßiger werden, als ich dachte. Gehen wir. Späßchen gibt's keine, das sage ich dir gleich, sagte Chagrat. Und er muss sicher verwahrt werden, oder wir sind alle so gut wie tot. Na schön. Aber wenn ich du wäre, ich würde erst mal den Großen einfangen, der noch frei herumläuft, bevor du nach Lugburs Meldung machst. Es klingt nicht gut, wenn du sagen musst, du hast den kleinen Fisch gefangen und den Großen entwischen lassen. Sam hörte das Geräusch sich entfernender Schritte. Er erholte sich von dem Schreck, und nun packte ihn die helle Wut. »Ich hab genau das Falsche getan«, rief er aus. »Ich hab's doch gewusst. Jetzt haben sie ihn, diese Teufel, diese Schufte. Den Chef nie verlassen, nie und nimmer. Das war die goldene Regel. Und zu innerst hab ich es doch gewusst. Hoffentlich wird mir verziehen.« Jetzt muss ich zu ihm zurück. Irgendwie. Irgendwie. Er zog wieder sein Schwert und drosch mit dem Heft an den Stein, aber es gab nur einen dumpfen Ton. Das Schwert aber flammte nun so hell auf, dass er ein wenig sehen konnte. Zu seiner Überraschung bemerkte er, dass der große Steinblock die Form einer Tür hatte und nicht ganz doppelt so hoch reichte wie sein Kopf. Darüber war ein dunkler Zwischenraum, von der Oberkante bis zum niedrigen Deckengewölbe des Gangs. Wahrscheinlich sollte die Tür nur Kankra fernhalten und war von innen außerhalb ihrer Reichweite mit einem Riegel oder Bolzen gesichert. Mit aller Kraft, die ihm noch blieb, sprang Sam hoch, bekam die Oberkante zu fassen, zog sich hinauf und sprang auf der anderen Seite hinunter. Dann rannte er wie verrückt, das flammende Schwert in der Hand, um eine Biegung und in einen krummen Tunnel hinein. Zu wissen, dass sein Chef noch am Leben war, ließ ihn alle Müdigkeit vergessen und trieb ihn zu höchster Eile an. Voraus konnte er nicht viel sehen, denn der Gang wand sich in engen Kurven, aber er glaubte, die beiden Orks bald einzuholen. Ihre Stimmen klangen wieder näher. Nun schien er ganz dicht dran zu sein. »Das werde ich tun«, sagte Chagrat wütend. »In die oberste Kammer werde ich ihn sperren.« »Wozu?« knurrte Gorbak. »Hast du unten nicht genug sichere Zellen?« »Er kommt in ein sicheres Plätzchen, sag ich dir«, antwortete Chagrat. »Klar? Er ist wertvoll. Von meinen Jungs kann ich nicht allen trauen, von deinen überhaupt keinem, und dir auch nicht, wenn du so verrückt nach deinem Spaß bist. Er kommt dahin, wo ich ihn haben will und wo du nicht eingelassen wirst, wenn du dich nicht benehmen kannst. In die oberste Kammer, sag ich. Da ist er gut aufgehoben.« »Meinst du«, sagte Sam, »da vergisst du den enormen Elbenkrieger, der hier frei rumläuft.« Und dann raste er um die letzte Ecke, musste aber feststellen, dass der Hall im Tunnel und das ungewohnt scharfe Gehör, das der Ring ihm verlieh, ihn über die Entfernung getäuscht hatten. Die beiden Orks waren immer noch ein Stück weit voraus. Er konnte sie sehen, schwarze, gedrungene Gestalten im roten Fackelschein. Der Gang führte nun in gerader Linie eine Steigung hinauf zu einer weit offen stehenden Doppeltür, vermutlich einem Eingang zu den Kellern unter dem hohen Wachturm. Die Orks, die den Gefangenen trugen, waren schon drinnen, Gorbak und Shagrat dicht davor. Sam hörte Fetzen gröhlenden Gesangs, Hörnerschall und Gongschläge, ein wüstes Getöse. Gorbak und Shagrat überschritten die Schwelle. Brüllend und sein Schwert schwenkend rannte Sam hinterdrein, aber sein Stimmchen ging unter in dem Tumult. Niemand achtete auf ihn. Die großen Türflügel schlugen zu. Bums. Innen fielen eiserne Riegel ins Schloss. Schnapp. Die Tür war zu. Sam warf sich gegen die Metallplatten und sank besinnungslos zu Boden. Er lag draußen in der Dunkelheit. Frodo war am Leben, aber vom Feind gefangen. Sie hörten »Der Herr der Ringe«, zweiter Teil »Die zwei Türme« von J.R.R. Tolkien. Aus dem Englischen von Wolfgang Krieger.